Dies ist eine Mumpitz und Glitzer Podcast Produktion. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du uns unterstützen möchtest, dann empfehle uns weiter oder bestell dir eins unserer fabelhaften Shirts. Weitere Infos zu anderen Projekten und wie du uns unterstützen kannst, findest du unter mainzgas.de. Willkommen bei Mumpitz und Glitzer Rewatch Sex and the City Folge Nummer 12, Glaubensfrage. Hallo Nils. Hallo Chris. Wir fangen wieder mit deiner Inhaltsangabe an. Glaubensfragen oder auf Englisch, oh come all ye faithful. Die vier Freundinnen beschäftigen sich mit Glaubensfragen. Charlotte zieht von Wahrsagerin zu Wahrsagerin und erhält nie die tröstende Aussicht, dass sie mal heiraten wird. Mirandas neuer Freund hat religiöse Schuldgefühle, was die Beziehung letztendlich scheitern lässt. Stattdessen kehrt Skipper zurück. Samantha gewinnt den Glauben an die Männer zurück, weil sie einen findet, mit dem sie sich wochenlang nur unterhalten kann. Verliebt und bereit zu heiraten, findet sie beim ersten Sex dann allerdings heraus, dass sein Schwanz ihren Ansprüchen nicht genügt. Und Carrie und Big? Carrie überrascht ihn mit seiner Mutter in der Kirche und findet heraus, dass seine Mutter noch nicht Bescheid weiß über ihre Beziehung. Seiner Bitte, Glauben in ihre Beziehung zu haben, kann sie am Ende nicht nachkommen. Und statt mit ihm in den Urlaub zu fahren, macht sie Schluss mit ihm. So schöne Momente diesmal, muss man natürlich wieder sagen. Große Gefühle. Ja, und vor allem Samantha, die scheinbar wahnsinnig geworden ist. Weil sie alle sind wahnsinnig geworden. Alle machen was anderes, als sie eigentlich machen. Das stimmt. Samantha lernt einen Typen kennen, der irgendwie bei der Bank arbeitet, aber gerne Musiker sein würde. Ein mit dem sie sich super unterhält. Im Körper eines Anwalts, sagt er, glaube ich, am Anfang. Genau. Aber gefangen in einem Anwalt. Immerhin besser als andersrum. Das stimmt, ja. Nur leider hat er so ein kleines Defizit und sie zeigt das ja dann irgendwie anhand eines Lippenstifts, wie groß denn seiner ist und wie dick denn seiner ist. Was eine schöne Parallele ist zu der Pfeffermühle in der ersten Folge, nicht wahr? Stimmt, ja, tatsächlich. Ja, genau. Da schließt sich der Kreis von der Pfeffermühle zum Lippenstift. Ja, das wird immer kleiner, ne? Ja, auf jeden Fall reagiert sie dann auch sehr, sehr, sehr seltsam. Nämlich, sie versucht dann halt, den Sex so weit wie möglich hinauszuzögern. Ich glaube, die Zeit mit dem Yoga-Lehrer in der letzten Folge haben mir wirklich nicht sonderlich gut getan. Denn irgendwann sind sie natürlich dann so weit und haben dann Sex. Und dann stellt sich halt heraus, dass er, nachdem er in sie eingedrungen ist, sie nicht wirklich spürt. Was ja schon sehr, sehr schlimm ist. Also ich glaube, für Samantha ist das halt unfassbar bestrafend, weil sie jetzt endlich mal einen Mann findet, mit dem sie reden kann, was auch ein Wunder ist. Ja. Weil sie das ja scheinbar nie mit den Männern tut, was auch ein bisschen irritierend ist. Aber naja, Samantha halt. Wobei man sie bei einer richtigen Unterhaltung auch gar nicht sieht. Also ja, es ist immer so angedeutet, ne? Sie erzählt nur, dass das irgendwie ganz tolle Konversationen wären, aber wann immer man die beiden sieht, tutteln die einfach nur. Also richtig. Ja, oder das Gespräch ist gerade zu Ende, wenn man dann reinkommt, ne? Genau. Kann ich irgendwie nicht sagen. Ja, das stimmt. Und das ist halt auch so ein bisschen eigenartig, aber man aber ist ganz schön. Hat so leicht das Gefühl, da könnte was draus werden. Und Charlotte denkt genau das Gleiche und wird dann total irre und geht dann zum Wahrsager oder zu mehreren Wahrsagern und lässt sich das Geld aus der Tasche ziehen. Ja. Also ist dann halt auch in irgendwelchen Lokalitäten oder Ecken der Stadt, wo normalerweise keiner hinfahren würde, weil das ja alles so gruselig und düster ist. Ja, also mit anderen Worten, schwarz. Ja, genau. Und so nebenbei gesagt, es ist ja auch so, dass New York die sicherste Stadt in ganz USA ist. Also ja. Mittlerweile. Also das ist ein bisschen übertrieben. Wobei man natürlich auch sagen muss, es ist Ende der 90er. Da gab es ja noch so die kleinen Problemchen, die Stadt ja hatte. Das hat sich ja mittlerweile komplett geändert. Gab es noch nicht den vollen Giuliani? Ja, das wird aber auch interessanterweise auch in den nächsten Folgen oder in den nächsten Staffeln eher auch ein bisschen thematisiert so am Rande. Finde ich ganz interessant so im Nachhinein betrachtet. Mhm. Vor allem, wenn man die Stadt auch mal so ein bisschen kennt. Ja, es geht dann weiter. Und zwar, nachdem Charlotte halt durchgedreht ist, hatte dann Carrie auch so ihre Momente, ihre schönen Momente. Da hat sie dann angefangen irgendwie Big zu stalken, der ist nämlich Kirchgänger. und geht jeden Sonntag mit seiner Mutter zur Kirche, von dem er ihr aber noch nie erzählt hat. Ja, wie wahrscheinlich ist es, dass man in Manhattan jemanden trifft, mit dem man nicht verabredet ist? Also ich meine, ich dachte immer von Berlin, dass das die Stadt, in die ich ziehen kann, damit ich nicht spontan Leute treffe, die ich gar nicht treffen wollte, so wie mir das in Hannover immer passiert ist. Und auch in Berlin passiert das durchaus, wenn auch wirklich selten. Aber in Manhattan? Ja, also... Oder ist das, weil jetzt alle sich da nur die ganze Zeit in der Upper East Side aufhalten, oder? Das ist ja nicht Upper East Side, das ist irgendwie so. Unten, irgendwie relativ Downtown. Das ist ja, ja, ungefähr Downtown müsste das dann gewesen sein. Ich bin mir jetzt gerade auch nicht sicher, aber ja, das ist halt die Frage, ne? Ich meine, es ist auf jeden Fall relativ in der Nähe, glaube ich, von Carries Wohnung. Also so weit entfernt dürfte das dann halt auch nicht gewesen sein. Genau kann ich das jetzt aber auch nicht sagen. Stimmt, sie ist zu Fuß. Also, kann es ja höchstens einen Block weg sein. Ja, stimmt. Wobei oder sie Sport ich muss aber auch wirklich sagen, so ein Block entfernt oder zwei Blöcke entfernt in New York sind wirklich, wirklich Distanz. Und da muss man sich das echt mal zweimal überlegen, ob man nicht doch lieber mit der Bahn fährt. Also das hört sich immer so wenig an, aber es ist wirklich, wirklich, das sind schon Distanzen. Ja, als Tourist ist man ja auch immer bereit, 4 Stunden zu laufen, um sich alles anzugucken, muss man natürlich definitiv, ja. Das, nee, wobei die tatsächlich aber sehr, sehr viel zu Fuß sind, die New Yorker, ne? Hm. Daher. Naja, bei Sex and the City gewinnt man eigentlich immer den Eindruck, oder dachte ich jedenfalls immer, jetzt ist mir das gar nicht so aufgefallen während der Staffel, aber früher dachte ich immer, die fahren vor allem mit dem Taxi und habe mich immer gefragt, wie sich die das leisten können. Naja, Taxi ist dann, glaube ich, noch im Gegensatz zu den Schuhen das Günstigste, was sie da ausgeben. Also von daher. Für die Schuhe gibt es doch ein Monatsticket bestimmt. Oh Gott, nur ein Monatsticket, da kriegst du eine Jahreskarte für. Also zumindest für ein paar Schuhe und dann kriegst du noch, keine Ahnung, wahrscheinlich noch Fanbekleidung der Metro oder so. Nee, Carrie ist dann auf jeden Fall zufällig dann auf Big gestoßen und wird dann natürlich neugierig, weil sie gerne die Mutter kennenlernen möchte. Und wie Charlotte so schön sagt, wenn du die Mutter auf deiner Seite hast, dann hast du auch ihn. Irgendwie sowas in der Art. Und dann geht sie dann mit Miranda dann sonntags auch in die Kirche, sind dann schön verkleidet in Kostümchen, setzen sich dann oben hin. Und was passiert? Kurz nachdem die Messe angefangen hat, wollen sie den Raum verlassen oder die Kirche verlassen und lassen dann eine Bibel von oben herunterfallen. Klassische Carrie. Unfassbar schön. Dieser Moment, wo dann halt alle nach oben gucken. Und dann Carrie und Miranda dann sehen, wie sie versuchen, sich rauszuschleichen. Peinlicher Moment, und ich weiß nicht, also ich finde das eigentlich so ein bisschen daneben, ihnen das zu stalken. Und ja. Er ist auch ein bisschen daneben, weil er sie dann auch nicht vorstellen möchte, der Mutter, ne? Naja, wenn er sie bisher nicht erwähnt hat, was dann sie ja rausfindet, wäre es natürlich auch ein bisschen komisch, sozusagen zu sagen, Mutter, das ist meine Freundin. Wir sind seit 6 Monaten zusammen. Von der ich dir noch nie erzählt habe. Genau. Ja, wer diesmal auch wieder dabei ist, ist Stanford. Ja. Stanford hat einen neuen Duft, den er promotet. Fallen Angels oder Fallen Angel. Und wo macht man das? Also so eine Promo-Aktion, nämlich in Church of Disco. Natürlich. Was um den Glauben wahrscheinlich das Limelight ist, ne? Das ehemalige. Also die Club Kids hatten ja damals Ende der 90er, Anfang der 90er dort gefeiert. Ja. Was eigentlich auch eine richtig schöne Location ist für Fallen Angel. Ja. Als Duftmarke. Um das schon vorwegzunehmen, die Go-Go-Kostüme sind bei mir übrigens das Worst Outfit. Oh, okay, das ist ja interessant. Die habe ich gar nicht beachtet. Na, echt? Ja, das... Das waren so schwarze Engelsflügel. Die hatten so schwarze Engelflügels und G-Strings. Ah, okay. Der war's. Ja, die fand ich jetzt nicht so tragisch. Also, ich kann diese Flügelscheiße nicht mehr sehen. Das ist so 1 CSD, 3 CSD. Ach so, okay, ja, das verstehe ich. Irgendwann möchte man keine Flügelchen mehr sehen. Ja, wobei ich denke dann ja weniger irgendwie an den CSD, wobei klar, natürlich wäre naheliegend, aber ich denke da vor allem an die Club Kids bzw. Party Monster, den Film. Da gibt's halt eine Szene, wo der eine Überdosis hat und dann gibt ja dann auch diese Szene, wo dann halt ein Engel herunterschwebt, komplett in Gold und dann steht er auf, also auf die, aus dem Koma und erwähnt das und meinte, das war die beste Party ever und alle sind irritiert, weil das eigentlich nie stattgefunden hat und das einfach nur wegen der Überdosis war. Ah. Wir müssen noch eine Sache ansprechen, nämlich Miranda hat hier auch einen Typen, mit dem sie dann endlich mal Sex hat. Ja. Und dieser Typ ist ein Theaterautor oder wie würde man das nennen? Ein Dichter. Nein. Ein nee, also Dramaturg. Ja. Genau. Dramaturg. Genau. Und er schreibt Stücke fürs Theater und hat aber so das Problem, dass er nicht nur kurz vorm Kommen irgendwie 100-mal oh Gott ruft, lautstark. Stimmt, das ist mir gar nicht aufgefallen. Abgesehen davon, dass diese Einstellung immer 2 Sekunden vor dem Kommen geht es los, dann sieht man, wie er kommt, dann, was du jetzt erzählen wolltest, rennt er unter die Dusche und dann geht es wieder los mit diesem Gesichtsausdruck, oh Gott, gleich am Anfang der Folge, wo das irgendwie 3 oder 4 Mal hintereinander kommt. Danach findet man echt nichts mehr sexy an diesem Typen. Nee. Wenn er irgendwann mal angezogen rumsteht, ist er gar nicht so hässlich. Also, Körper ist schon nicht verkehrt, muss ich sagen. Also so, aber so also dieser Kameraposition. Aber so ist das wahrscheinlich bei Nahaufnahmen beim Sex. Ja, es ist auch sehr, sehr ungünstig positioniert, muss man natürlich sagen. Und mit Absicht, muss man sagen. Ja, definitiv. Oh Gott. Komm sofort wieder. Abend für Abend das gleiche Spiel. Oh Gott. Ich komme sofort. Ja, sie beschloss, Thomas John Anderson zur Rede zu stellen, sobald er wieder trocken war. Was natürlich auch ganz schön ist, also sie spricht das dann ja natürlich an, weil sie das halt sehr komisch findet, dass er da permanent duschen geht und erzählt dann halt auch von seiner damaligen Kirche, wo er dann aufgewachsen ist und zur Schule gegangen ist. Wahrscheinlich so ein Kloster, ne? Ja, Klosterinternat. Genau. Und da ist nämlich das Problem, dass er dann halt irgendwie scheinbar das Sex irgendwie als schmutzig ansieht und sie erzählt dann halt oder versucht ihn dann zu überzeugen, dass das ja gar nicht so schmutzig ist und er nicht sofort duschen gehen müsste. Naja, er nimmt das dann nicht so sonderlich positiv auf und dreht dann komplett durch und schmeißt sie raus und schreibt daraufhin ein Stück über die Szene. Ja, und im Deutschen in Dusche der Scham hieß. Genau, was ich genau. So albern fand, dass ich es mir auf Englisch nochmal angeguckt habe. Okay. Und da heißt es Shower of Shame, was genauso albern ist. Ja, aber es passt so schön. Es hübschere Alliterationen hat irgendwie. Mhm. Ja. Und Miranda ist ja dann irgendwie ein bisschen frustriert, weil sie ja dann permanent mit einem Typen zusammen ist. Also, nee, das war arschig. Das war echt arschig. Vor allem, die kann ja nichts dafür. Sie hat es ja mal angesprochen. Ich meine, die vögeln mittlerweile mehrere Wochen miteinander, genau. Und dann kann sie das nicht ansprechen. Es geht ja nicht nur darum, dass sie ihn befreien möchte von seinem Schuldkomplex, weil ich glaube, was er ihr vorwirft, ist ja sowas wie, als ob ich da noch nie drüber nachgedacht hätte, mir geht es ja genauso schwer damit oder so, versuche nicht mein Problem zu lösen. Aber es ist ja auch ihr Problem. Also ich meine, ich fände das einen wahnsinnigen persönlichen Affront, wenn jemand sofort aus dem Bett hopst und duscht, nachdem er mit mir Sex hatte. Das ist so. Wobei ich da auch so ein bisschen zwiegespalten bin. Also ich verstehe natürlich, also diese Intimität, die nach dem Sex erfolgt, dass man sich halt noch ein bisschen spürt etc. und dass es halt auch sehr angenehm sein kann und sehr intim ist. Aber andererseits, so, wenn man danach schnell duscht und sich dann zusammenkuschelt, das ist dann auch nicht so, also das ist dann auch gar nicht mal so verkehrt. Also ich kann es schon nachvollziehen. Aber ja, also er reagiert auf jeden Fall über. Also sofort raus. Nein. Das kommt auch immer drauf an. Ist auf jeden Fall ja sehr eigenartig. Und da tut sie mir auch leid und da ist es ja auch kein Wunder, dass sie im Church of Disco dann auf Skipper trifft und dann auch ganz glücklich ist, dass er... Ich habe gehofft, dass du heute Abend hier bist. Ach, ich denke nur noch an dich, seit wir uns getrennt haben. Seit er sich getrennt hat mit anderen Worten. Ja, das ist dann ja das Off-Kommentar plus an ihm. Wenigstens nach dem Sex. Das ist echt so furchtbar. Oh, ich hoffe, dass es. Ich habe ja wirklich schon gehofft, dass es jetzt vorbei ist mit dieser Skipper-Ehe. Du hast aber mir ja sogar erzählt, er würde nie wiederkommen. Ich habe dir das. Ja, ich habe ihn so verdrängt. Was glaubst du, wie freudig erregt ich war, als er plötzlich auf der Tanzfläche stand? Das glaube ich. Ich habe ja schon gehört, du hast ein Herz in den Skipper. Ja, Skipper steht groß auf meinem Blog. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Naja, wie dem auch sei, kommen wir mal zu den Worst und den schönsten Outfits in dieser Folge. Bei Best Outfit kann ich mich nicht entscheiden zwischen Carrie Blau-Rot am Anfang in der Bar, ja, was wunderschön war, weil es einfach auch eine ganz, ganz tolles Blau war. Also und auch das Rot, das war irgendwie so eine ganz großartige Kombination. Ich meine, so von den Kleidungsstücken her war es nicht besonders spektakulär. Es war so ein Top und eine Hose, aber beides total cool irgendwie. Oder Mirandas Kirchenoutfit, was durch und durch orange war, vom Hut bis zum Tuch. Das sah so cool aus auch. Okay, das sind so deine Top-Outfits jetzt. Das sind meine Top-Outfits, ja. Genau, das Worst hattest du ja schon gesagt, dass das halt dieses... Mein Worst-Outfit? Ach doch, stimmt. Ja, die Stripper. Ja. Schwarze Flügel und Tanga steht hier. Genau. Ja. Also mein Worst Outfit ist das Outfit von Carrie in der Kirche. Dieses gestreifte, blau-weiße Ding, was unfassbar hässlich ist. Ja. Das ist sowieso so eine Sache. Also Miranda, da bin ich auch bei dir. Also mein Top-Outfit ist das Outfit von Miranda, wo sie dann halt in Orange angekleidet ist. Ja. Aber dann trägt sie auch Handschuhe. Also aber das macht man vielleicht auch so zur Kirche, wegen dem Gesangsbuch oder so. Also ich finde, zur Kirche Handschuhe, das hat irgendwie was. Also beide sehen sehr aus, als würden sie das Outfit wirklich nur für besondere Gelegenheiten benutzen oder hätten es irgendwo hinten im Schrank gefunden. Also es war auf jeden Fall nicht ihr üblicher Stil. Nee, das aber stimmt. An Carrie sieht es noch viel mehr fremd aus als an Miranda. Ich finde, bei Miranda passt das irgendwie total gut. Ja, definitiv. Farbe ist einfach super. Wann immer sie orange anhat, finde ich das toll. Es gibt nicht viele und halt auch diese Jacke dazu, ne? Dieses Beige ist unfassbar schön. Also dieser Kontrast zu diesem Orange ist sehr gut getroffen. Nur diese weißen Handschuhe, die stören mich dann so ein bisschen. Aber naja, das ist auch auf jeden Fall. Du würdest das ohne Handschuhe tragen? Ich würde das ohne Handschuhe tragen, ja. Definitiv. War das dein bestes Outfit dann, Miranda? Ja, mein bestes Outfit war das von Miranda. Hey, wir stimmen überein. Ja, Wahnsinn. Wow. Nee, ich habe aber nochmal gesagt, dass ich die Handschuhe nicht so schön finde. Gut, okay. Immerhin, also ein bisschen Distanz muss auch sein. Ja. Ist ja kein reiner Fan-Podcast oder so. Nee. Wir betrachten es ja schon differenziert. Absolut. Ja, die Zitate. Big sagt zwei sehr dumme Sätze, die ich mir aufgeschrieben habe als bemerkenswerte Zitate. Gott, ich habe bemerkenswert gesagt. Wenn er mit Carrie spricht und er versucht irgendwie zu erklären, warum er seiner Mutter noch nicht gesagt hat, dass er mit ihr zusammen ist. Meine Mutter muss nicht noch eine Freundin kennenlernen. Oh. Nein, so habe ich das nicht. Ich meine, ich stelle dich ihr als meine Freundin vor, wenn ich sicher bin. Oh. Hör zu, wenn ich irgendwas tue, kann ich das nur in meinem Zeitrahmen. Das ist so böse. Und das ist dann halt nochmal so ein Schlag in die Fresse. Ja, total. Also du stehst dann auch davor mit offenem Mund und denkst so, das hat er jetzt nicht wirklich gesagt, oder? Genau. Ja, definitiv, ja. Das ist wirklich ein richtig böses Zitat. Also das ist auch wieder so ein... Wir sagen ja dann gleich nochmal, wie diese Folge zu Ende geht. Und für alle, die diese Folge noch nicht gesehen haben und tatsächlich die Serie nochmal gucken wollen, hört am besten weg, beziehungsweise hört gleich auf, wenn wir fertig sind. Ich muss an dieser Stelle einwerfen, dass ich es bereits in der Inhaltsangabe am Anfang verraten habe. Ach, stimmt. Okay. Also sie trennen sich. Punkt. Das war's. Nie wieder Big. Das war's. Weg. So wie es genau. Geht. Aus den Augen, aus dem Sinn. Hoffentlich. Jetzt nur noch 7 Staffeln oder wie viele jetzt noch kommen. Eben. Ja, Also ich habe echt ein Problem, hier ein Zitat rauszufinden oder rauszusuchen, was wirklich gut ist. Also was ich natürlich ganz lustig fand, war diese Szene, wo sie dann in der Toilette sind und sich darüber unterhalten, wie wie Samantha mit ihrem neuen Mini-Pimmelmann da Sex hat und sie dann sowas sagt wie: Ich hatte mal einen Mann, dessen Schwanz war so klein wie einer dieser Minigolf-Bleistifte. Ich wusste nie genau, ob er mich bumsen oder ausradieren wollte. Es tut mir leid, es tut mir ehrlich leid, es ist nur echt witzig. Das ist noch lange kein Grund zum Verzweifeln. Es gibt auch Wege, das Problem zu umgehen. Ich will aber gar nichts umgehen. Ich liebe nun meinen großen Schwanz. Ich liebe es, wenn er tief in mir ist. Ich liebe es, ihn anzusehen. Ich liebe einfach alles. Wenn ich James einblase, dann ist es wie gar nichts. Gar nichts. Was mache ich denn jetzt nur? Wie geschickt ist er mit der Zunge? Wo Charlotte wirklich so ihren Moment hat, wo dann auch alle gucken so, was? Das kommt jetzt von dir? Das ist eigentlich ganz schön. Da hat Charlotte mal wieder so einen Moment, wo ich dann auch sage, ach, Charlotte, du bist so großartig. Du haust immer so Sachen raus, wo keiner wirklich damit rechnet. Weil sie ist das kleine Dümmchen, ne? Ist manchmal so total unerfahren und stellt dann immer so diese kleinen unschuldigen Fragen. Und vordergründig ist das natürlich so, oh, Charlotte Zunge? Aber hintergründig ist das ja so, vielleicht finde ich einen anderen Weg, ihn zu lieben. Und dadurch ist es dann schon wieder sehr Charlotte. Oh ja, das stimmt, ja. Das stimmt. Es ist wieder sehr aber Charlotte. Aber Samantha, die in Tränen ausspricht, also das konnte ich nicht so richtig glauben, ehrlich gesagt. Vor allem, als sie dann noch mal Sex haben und sie durchgehend weint beim Sex. So fies. Ist ja so glücklich. Was weißt du denn? Ich bin so glücklich. Oh Gott, ja. Das war wirklich traurig. Das war wirklich eine ganz, ganz traurige Situation, muss man sagen. Da tut sie mir auch wirklich leid. Also Samantha ist dann halt, ja, weiß ich, also die sucht ja dann in den nächsten Staffeln ja eigentlich die ganze Zeit nach ihrer Erfüllung mehr oder weniger. Ist doch auch absurd. Unbewusst. Ich meine, da findet sie mal jemanden, mit dem sie reden kann, bei dem sie innerhalb kürzester Zeit sagt, dass sie verliebt ist in ihn und sich die Heirat vorstellen kann und so. Ja. Natürlich ist es aus dramaturgischen Gründen jetzt nicht sinnvoll, dass sie jetzt heiratet und den Rest der Serie dann in den Hamptons zubringt. Aber theoretisch könnte sie doch diesen Typen jetzt heiraten und dann hat sie halt nebenbei noch was mit ihren 18 Yoga-Lehrern oder den Leuten, die da zur Verfügung stehen. Also an großen Schwänzen wird sie ja nicht mangeln in ihrem zukünftigen Leben, wenn sie es drauf anlegt. Ja, ja, das ist auch halt komisch, dass sie dann wieder dieser merkwürdigen Monogamie hinterherhetzt. Also gerade Samantha halt. Ja, aber Samantha wird in den nächsten Staffeln auch immer und immer wieder so Momente haben, wo sie dann halt ihre monogamen Phasen hat und da leidet sie auch total drunter. Und du hast den ersten Film nicht gesehen. Also wie gesagt, das wird sie noch verfolgen in den nächsten Staffeln und auch in den Filmen. Aber ich meine, vielleicht ist echt interessant. Hat jetzt gehofft, ja. Vielleicht hat sie ja irgendwann mal die Erweckung, dass man das ja auch anders handhaben könnte oder so. Ja. Schwierig. Gut. Wir werden, glaube ich, in den nächsten Staffeln drüber sprechen. Okay. Ansonsten überziehen wir das. Ist ein Drohung oder ein Versprechen? Oh, beides. Vor allem an die Zuhörer. Genau. Was für eine Bewertung gibst du für die Folge? 3. Ich weiß gar nicht so, warum, aber es ist so viel passiert. Aber alles so wesensfremd. Aber ja, große Bögen wurden zu Ende gebracht. Und Skipper ist wieder aufgetaucht. Ja, ich gebe 2. Du gibst nur 2 für ein Staffelende? Ja. Okay. Ich gebe 2, weil Skipper wieder aufgetaucht ist. Okay. Wir müssen auch nochmal wieder betonen, dass diese Dreier-Staffelung, also diese 3 Punkte, immer positiv sind. Also es gibt keine Negativbewertung. Es ist einfach nur eine Staffelung. 1 Stern oder 1 Stanford, 2 Stanfords oder 3 Stanfords. Das ist das Optimale. 2 Stanfords ist okay und 1 Stanford ist, naja, kann man sich anschauen. Schon, damit man die Handlung versteht. Wobei so viel, naja, egal. Genau. Ja, wir haben mal wieder überzogen. Wir müssen aber jetzt an dieser Stelle auch noch mal sagen, die Staffel ist an dieser Stelle jetzt zu Ende. Und wir werden jetzt als nächstes ein kleines Special aufnehmen und danach eine kleine Pause einlegen. Und dann werden wir uns zurückmelden mit der zweiten Staffel Sex in the City. Genau, lasst euch überraschen. Wir lassen uns mal was Schönes einfallen für euch. Und das war Folge Nummer 12, Glaubensfrage. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Nils. Tschüss, Chris.